Kundgabe 4575. Empfangen am 28.02.1949. Sie aßen und tranken. Wie vor der Sintflut. Wie zur Zeit vor der Sintflut, so wird es auch nun wieder werden, so es dem Ende zugeht. Der Menschen wird sich eine erhöhte Lebenslust bemächtigen und die Welt wird mit allen Reizen auf sie einwirken. Die Menschen werden sich nicht mehr beherrschen können und wollen und skrupellos das Leben genießen in Sündhaftigkeit. Denn es werden keine reinen Freuden sein, die sie begehren, sondern die Sünde wird überall vorherrschen. Die Ich-Liebe wird jegliche Nächstenliebe verdrängen. Und darum werden die Menschen sündig, weil sie dem Nächsten Schaden zufügen. Um nur ihrem Körper Erfüllung der Wünsche zu verschaffen. Es wird das Eigentum des Nächsten nicht geachtet werden und also verstoßen gegen alle Gebote. In erhöhtem Lebensgenuss wird die Stimme des Gewissens erstickt und in vollen Zügen genossen, was die Welt bietet. Die Welt aber ist das Reich des Gegners von mir. Und also kann von der Welt nur Schlechtes kommen. Sie kann für die Seele nur eine Gefahr bedeuten. Denn was dem Körper erfüllt wird, muss die Seele büßen. Sie muss bezahlen, was der Körper verlangt. Scheinbar also werden die Menschen sich des Glückes erfreuen dürfen. Nur wer zu den Meinen zählt, der weiß, welche Stunde geschlagen hat. So die Menschen sich im Taumel des Genusses zu betäuben suchen. Dann ist das Ende ganz nahe, denn ich habe euch dies schon lange angekündigt, dass es sein wird wie vor der Sündflut. Sie aßen und tranken, sie freiten und ließen sich freien und achteten nicht der Mahnungen und Warnungen von oben. Und es wird schwer sein, diesen Menschen das Evangelium zu predigen. Denn da sie nur das irdische Leben achten und anstreben, fehlt ihnen jegliches Verständnis für das geistige Leben. Und darum verlachen und verspotten sie jeden Wahrheitsträger, der sie zu bekehren suchen wird. Doch mitten in den Freudentaumel kommt das letzte Gericht. Und darum wird es entsetzlich sein für alle, die in der irdischen Welt ihren Gott sehen. Denn sie werden aus der Höhe stürzen in die Tiefe, aus der Freude in die größte Angst. Sie werden aus dem Himmel stürzen in die Hölle. Denn die Welt mit ihren Reizen war ihr Himmel, sie aber wird vernichtet werden. Und schärfste Gefangenschaft ist das Los derer, die ihre Freiheit auf Erden falsch nützten, die in der Sünde leben und auch in der Sünde sterben. Hütet euch vor der Welt, denn sie ist eine große Gefahr für euch. Sie bietet euch wohl jetzt noch manches Begehrenswerte, doch leistet darauf lieber Verzicht und trachtet nach den himmlischen Freuden, die nachher kommen, und entbehret, auf dass ihr dann in aller Fülle die Freuden des Himmels genießen könnet. Gehöret nicht zu jenen, die nur sich selbst lieben und dem Körper jeden Genuss verschaffen wollen. Kurz ist der Freudentaumel, doch ein entsetzliches Erwachen folgt ihm, wie es angekündigt ist in Wort und Schrift. Die Menschheit aber ist in großer Gefahr, denn sie ist schon jetzt geblendet von dem Truglicht der Welt. Und sie bleibt nicht stehen in ihren Ansprüchen, sondern wird sie erhöhen. Sie steuert mit Riesenschritten dem letzten Ende entgegen. Sie sucht das Leben und wird den Tod finden. Sie sucht die Freude und geht ins Verderben. Amen.